verbeuge dich, weißt du, wer ich bin? Ich bin der Herr der Herrlichkeit, der Gottes Sünden singt. Bist du traurig, rufe mich, schieß mich tief in dein Blut, der König deiner Fröhlichkeit.